Ich werde mich nur auf die Sache einlassen, wenn du mitmachst. Ich werde sie in jedem Fall unterstützen. Wir sind Gebrüder von Reim mit Löwenherz. Psychedelische Zeilen zerteilen Leiden und Schmerz. Ereilen leise, wechselweise mit Fleiß. Achten auf Zeichen. Reiche meine Hand, meinesgleichen. Der wahre Krieger kämpft mit Wortmacht, dämpft die Schlagkraft, die sich totlacht, fast in Ohnmacht, im Koma, wie ich in jener Mondnacht verbracht hab ich die Jahre voll mit Hass in den kleinen Phasen durch die Straßen gefahren, um diese Klagen zu jagen, die mich plagen. Musik besessen, sitzen Ketten und Fesseln, wer will mich retten und stressen? Nur Musik kann mich wecken, kann sich erstrecken ins Weite, Sitting von Tier an einer Seite. Brauchen keine Scheine, kein Geweine, keine Feinde, keine Leiden, brauchen nur Beats mit Stift und Papier zum Schreiben, um uns mehr Halt zu geben und die Richtung zu weisen, in die wir gehen und rollen, in der wir stehen und sitzen, in der wir gehen und schmollen, in der wir frieren und schwitzen, in der wir Rhythmus verbreiten, erweitern Horizonte, Tag und Nacht mit Lyrik vorschreiten, da Bruder Reime nie das Licht ausmachen, Stärke beweisen, dass Schwäche auch eine gute Seite hat, zerschlagen mit Zeilen, was uns den Kopf hebt und uns kränkt. Wir sind Gebrüder von Reim, ihr beschmutzt die Familie, ihr seid Luder in Zeilen, wir haben Druck wie Verliebte, wir haben Sucht nach Frieden, wir haben von Luft und Liebe, Schluss mit Krise gegen Rap, den Schutz in die Tiefe. Wir sind Gebrüder von Reim, ihr beschmutzt die Familie, ihr seid Luder in Zeilen, wir haben Druck wie Verliebte, wir haben Sucht nach Frieden, Leben von Luft und Liebe, Schluss mit Krise gegen Rap, den Schuss in die Tiefe. Erlesene Zutaten will Geschmack wie Kräuter, die Würze will Schein, dir den Weg zeigen wie leuchtende Türme, blinken wie Baustellenlampen, egal ob ich auffallen könnte. Ich brauch schnelles Handeln, aus dem Bauch quellen Gedanken wie Ausfälle von Kranken, Anfälle und Krämpfe. Ich trete aus wie Tankstellendämpfe, ich beschütze mein Reim wie eine Bankangestellte. Rap-Refrains nicht mehr ein, weil ich Gesangshelden kenne. Fand sanfte Klänge, überstand Angst und Enge, weil ich mich durch Beats wie SARS durch Empfangshallen kämpfe. Urvertrauen hab ich ne ganze Menge. Kurve Paul ist wie Sand für Strände. Wenn ich wie gelandet hänge, zieh ich weiter Handlungsstränge, weil ich in die Brandung lenke, nicht an Landung denke. Wer kann uns bremsen? Wir fanden kein Ende. Kunstspiel ist ein Zug, du die Schranke, die klemmte. Wir sind Gebrüder von Reim, ihr beschmutzt die Familie, ihr seid Luder in Zeilen, wir haben Druck wie Verliebte, wir haben Sucht nach Frieden, wir haben von Luft und Liebe, Schluss mit Krise gegen Rap, den Schuss in die Tiefe. Wir sind Gebrüder von Reim, ihr beschmutzt die Familie, ihr seid Luder in Zeilen, wir haben Druck wie Verliebte, wir haben Sucht nach Frieden, Leben von Luft und Liebe, Schluss mit Krise gegen Rap, den Schuss in die Tiefe. Wir sind Gebrüder von Reim, ihr beschmutzt die Familie, ihr seid Luder in Zeilen, wir haben Druck wie Verliebte, wir haben Sucht nach Frieden, Leben von Luft und Liebe, Schluss mit Krise gegen Rap, den Schuss in die Tiefe. Wir sind Gebrüder von Reim, ihr beschmutzt die Familie, ihr seid Luder in Zeilen, wir haben Druck wie Verliebte, wir haben Sucht nach Frieden, Leben von Luft und Liebe, Schluss mit Krise gegen Rap, den Schuss in die Tiefe.